Wir müssen uns auch noch einmal kurz bedanken beim VSA Verlag, nicht nur für die wirklich einmaligen Sonderpreis, den Sie hier heute Abend ermöglichen, finanziert aus dem reichen Betriebsvermögen, sondern auch für die Unterstützung, die Sie dieser Lesereise haben angedeihen lassen. Und das freut uns sehr. Der Grund dieser Lesereise sind natürlich die beiden Bücher. Zum einmal dieses Kapitalistischer Realismus ohne Alternative, erschien im VSA Verlag, und dann dieses Buch Ghosts of My Life, das ist sozusagen das Komplementärwerk zu Kapitalistischer Realismus. Es erscheint, also es ist gerade im Erscheinen begriffen, es wird wohl erst im Mai endgültig ausgeliefert werden können, leider aufgrund bestimmter monopolistischer Tendenzen auf dem britischen Buchmarkt. Wir werden heute über diese beiden Bücher sprechen, die beiden Konzepte vorstellen. Kurz vielleicht eine kleine Bemerkung zum Ablauf. Marc spricht leider kein Deutsch. Wir haben es schon an verschiedenen Stellen versucht, ihm Deutsch beizubringen. Es hat nicht geklappt und haben gedacht, das vor Publikum zu wiederholen, das Experiment ist ein bisschen grausam allen beteiligten Seiten gegenüber. Und deswegen bin ich dann mitgekommen, um quasi das auf Deutsch zu übersetzen. Er wird also immer ein bisschen reden, dann fasse ich das hoffentlich kurz und auch hoffentlich einigermaßen präzise zusammen, und zwischendurch spielen wir dann ein paar Videos, wo sich dann alle mal ein bisschen entspannen können. Ja, vielen lieben Dank. Neben mir sitzt der Marc Fischer. It's your turn now. Okay, thank you. Okay. Thank you everybody for coming, and thank you everybody for coming, and I apologize for speaking in English, but Christian's an excellent translator, and it's probably better in German when he says it than I say it in English anyway. So I'm going to talk a bit about today then about the links between these two books, what holds them together is a sense of the failure of the future and a certain melancholy in the face of that. Capitalist realism is about the failure of the future in politics, and Ghosts of My Life is about the failure of the future in culture. And of course, I see these two things as related. My work has been based on a certain kind of sadness, I suppose. A sadness that is based on the expectations that were formed in a certain period, being gradually disappointed. Gradually, slowly, but inevitably disappointed. I guess the perspective that I'd like to think these books are coming from is not from the actually existing past, but from the lost futures that we expected in the 20th century. Maybe leave it there for now. Ja, okay, also wie gesagt, diese beiden Projekte, Kapitalistischer Realismus und das andere Buch Ghosts of My Life, sie gehören zusammen. Was sie vereint, ist ein Scheitern eines Versprechens auf die Zukunft, sowohl in Politik, darum geht es im ersten Buch, als auch in der Kultur, darum geht es dann stärker im zweiten Buch. Das hat zu einer gewissen Melancholie und Traurigkeit geführt, und zwar dadurch, dass diese Erwartungen enttäuscht wurden. Das ist ganz wichtig, es geht quasi nicht um Nostalgie für eine, wie auch immer geartete, glorreiche Vergangenheit, sondern es geht eher darum, den Fakt zu betrauern, dass bestimmte Ideen der Zukunft sich nicht mehr materialisieren können. Okay. Mhm. The phrase that I start the new book Ghosts of My Life with, from Franco Berardi, Bifo, is the slow cancellation of the future, which I think captures a lot of what I'm trying to get at in both books in a way. The slowness is crucial. The future didn't disappear in one fell swoop in one moment. it was gradually decomposed. And the probably the cultural future took longer to die than the political future, I think. In the UK at least, and I guess part of the significance of talking about the UK is as a kind of, I come as a kind of John the Baptist figure, negative John the Baptist figure, warning about what happens to a culture when it is deeply embedded in neoliberalism. You know, the UK has been like a lab, an experimental project to see what happens to a culture when it is utterly taken over by neoliberalism, and the results are in and they're not good, I don't think. So it's, you know, the political defeats in the UK, the key political defeats happen in the 80s. And what I call capitalist realism, though, really emerged in the 90s. In the 80s, there was still visible political antagonism. There's still a sense of a class war. There was still a class consciousness. There was still an organized working class. By the 90s, I mean, really quite quickly, and that's one of the most astonishing periods in my life in retrospect, was the time between the end of the 70s, 1979, 1980, and a decade later, 1989-90. That's when we saw, that's in the UK, a really effective revolution occur, where things that would have seemed impossible science fiction, even in the early part of the 80s, had become inevitable by the end of the 80s. You know, and we can count those off, like the utter defeat of the unions. I mean, the utter defeat of the unions. I mean, the big cliche about British life in the 70s was the dominance of the unions over British public life. No one could have thought that by the end of the 80s that the unions would have been reduced to the subdued state of near irrelevance that had happened. The privatization of nationalized industries, again, something which would have seemed, you know, if when neoliberals suggested this before, it seemed impossible. Then it became inevitable. As I say, a very dramatic turnaround, really quite quickly. And that paving the way then for the naturalization of neoliberalism in the 90s. And it's really only with that naturalization that we get what I'm talking about in capitalist realism. By then, what had to be fought for by the Thatcher government ideologically had then become taken for granted, had become the only possible way. And so Thatcher's famous claim that there is no alternative in the 80s meant that there are other ways of doing things, but then none of them are worth doing. In the 90s, there is no alternative meant literally there is nothing else. Because, of course, there was a sense of world historic kind of shift by this point. It wasn't only in the UK, but also, of course, by the end of the 80s, we had the collapse of the Soviet Union as well, leading the way to the so-called classless society of the 90s and Tony Blair. It's really only with Tony Blair, I think, that we properly get capitalist realism when a former left-wing party, an officially still left-wing party, is prepared to govern entirely within a framework of neoliberalism. Sorry, that was long. No, that's fine with me. Ja, es geht also um dieses Canceln einer Zukunft. Und wichtig bei diesem Canceln ist, dass es nicht von heute auf morgen geschehen ist, sondern ein langsamer Prozess war. Und Marc sagt von sich selbst, er steht hier sozusagen als eine Art negativer Prophet, wenn man so will. Jemand, der sozusagen kommt und aufzeigen möchte, was passiert, wenn ein Land sich komplett der neoliberalen Ideologie ergibt, also Ideologie tatsächlich im Sinne von Bewusstsein, jetzt nicht nur von politischen Leitsätzen. Er verdeutlicht das mit einem Kontrast, und zwar ist das der Kontrast zwischen den 80ern und den 90ern. Die 1980er in Großbritannien waren gekennzeichnet von starken Antagonismen, und der stärkste ist vermutlich, I don't know, did you mention the miner strike? Not by name, but that's okay. The key thing. Also der Miner Strike, der Bergarbeiterstreik, der sich dieses Jahr zum 30. Mal jährt und über ein Jahr wirklich ein harter Kampf zwischen den Bergleuten und der Thatcher-Regierung war. Und die Macht der Gewerkschaften, die dadurch durch den Verlust, also durch die Niederlage im Miner Strike gebrochen wurde. In den 90ern ist es tatsächlich so, dass dieser Antagonismus nicht mehr sicher wird und eine gewisse Form neoliberaler Ideologie dann naturalisiert ist. Das lässt sich wieder sehr gut zum Beispiel an den Unions, an den Gewerkschaften festmachen, die in den 1990ern dann komplett irrelevant waren, während in den 1970ern gab es immer diesen Mythos, dass die Gewerkschaften das Land zum Stillstand bringen können. Ja, und genau diese Naturalisierung eines gewissen neoliberalen Bewusstseins ist das, was Marx eigentlich als Capitalist Realism bezeichnet. Wichtig ist aber, dass es jetzt kein Phänomen unbedingt der politischen Rechten ist, sondern das findet man viel, viel stärker auf der politischen Linken, besonders unter Tony Blair und seinem Gerede von der Classless Society. Didn't he say we're all middle class now or something like that? Yes. Ja. Also die. Okay, sorry. Vielleicht hat er auch was anderes gesagt, aber das hat er gemeint. It's true of him and everybody he knows. Ja. Und das, auch das nochmal als letzten Beispiel, um zu unterstreichen, wo der Unterschied ist. Margaret Thatcher musste, als sie gesagt hat, there is no alternative, hat sie tatsächlich, war das ein Argument, zu sagen, ja, es gibt im Moment reale Alternativen zum Neoliberalismus und zum der britischen Form des Kapitalismus, aber keine von denen ist es wert, verfolgt zu werden. Unter Tony Blair war es dann so, dass er einfach keine Alternativen mehr gesehen hat. Okay. So what I mean by capitalist realism is effectively the combination of neoliberal ideology with the post-Fordist, so-called post-Fordist restructuring of capitalism. Post-Fordism meaning the shift away from the Fordist compact based on boredom in exchange for security, basically. Workers could assume they'd be the same job for their whole working life if they wanted it, and expect steady incremental increases in their standard of living over their working life. The shift from that to increasing casualization, temporary contracts, everything that goes under the name precarity now. That plus the shift really in the kind of language by which, the language we require to speak in everyday life, the creeping in to all areas of life of language coming from business, the shifting of language from, we don't talk about hospital patients, we talk about clients, this kind of thing, which at the time I think many of us went along with, thinking it doesn't really matter that much. We can shift the language. It's not that important. But it was. This is the very work of ideology, is to to get us to adopt its terms to in a form of a kind of quasi-religious litany, to normalize and naturalize business, to see everything in terms of the standards of business. This battle was really fought in the 90s, and as I say, by the time of the arrival of New Labour in the UK in 97, the Labour Party had accepted this language, and itself accepted the idea that business value should determine the values for the whole of society. Ja, was meint er mit kapitalistischer Realismus? Das ist letztlich eine Kombination, zum einen auf der ideologischen Ebene, das, was man wirklich klassisch als neoliberal bezeichnen würde, auf der Ebene der Ökonomie, der Wandel vom Fordismus zum Postfordismus. Fordismusische Klassenkompromiss ist sicherlich ein Begriff hier. Marx charakterisiert ihn so, letztlich geht es darum, dass dort die Langeweile der Preis war, den man für ein gewisses Level an Sicherheit zu bezahlen hatte. Heute ist diese Sicherheit quasi verschwunden, dafür ist die Langeweile auch verschwunden. Und wir kennen alle diese hyperflexiblen Arbeitsformen, in denen sich viele bewegen. Ja, hier auf dem Podium auch einige übrigens. 100% des Podiums. Es ist also so, wo sieht man das entscheiden? Man sieht es tatsächlich entscheidend da, wo man es erstmal am wenigsten vermutet, nämlich im Alltag, zum Beispiel im Shift, in dem Wechselwandel von dem, wie man Patienten nennt. Patienten werden also im UK, wenn ich das richtig verstehe, nicht mehr als Patienten betrachtet, sondern sozusagen als Klienten des Krankenhauses. Deutsches Äquivalent wäre vielleicht der Kunde im Hartz-IV-Center. Und genau da sieht man quasi, genau auf dieser Ebene setzt eigentlich Ideologie an. Genau da verrichtet sie ihre Arbeit. Man naturalisiert diese Ausdrucksform in einer Art quasi religiösen Litanei. Und das große Problem ist, wenn ich Marx richtig verstehe, ist, dass es nicht nur auf der Ebene des Alltags so ist, sondern dass tatsächlich dieser Wandel von der Institution kam, die ihn eigentlich hätte verhindern sollen, nämlich der Labour Party. So, I mean, I think the idea of realism then carries with it this sense of fatalistic or depressive acceptance. Capitalist realism is then a pathology of the left, of the former left, you could say. And that's why the whole New Labour project is, you know, it's a classic example of capitalist realism, of a complete acquiescence in this model, and a demonstration of what happens when it is accepted. You know, one of the things about depression is that it isn't just a form of sadness. It's a whole world picture, and it's a world picture that convinces itself it is real. Part of the difficulty of talking to a depressed person is they believe that they have seen the truth of things. So it's not just a case of saying, you know, you're a bit sad now, you'll feel better tomorrow. It's also an ontological claim that the depressed person has access to the real nature of things. And I think this underscores, you know, that this sense of, and there's this phenomenon in depressive realism as well, which describes that. So that I think that there's an inevitable kind of melancholy involved in capitalist realism. It was, you know, we on the left, those formerly involved in the organized working class, whatever, having to accept that, all of that was gone now, and to adjust to these new conditions. But perhaps to illustrate those new conditions, we could show a couple of clips of examples of films that I talk about in capitalist realism. Okay, yeah, also yeah. Wir zeigen gleich einen Clip. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Was meint Marx, wenn er über Realismus redet? Er meint eine bestimmte Form der fatalistischen, depressiven Akzeptanz der Dinge. Und das sieht man halt im New Labour-Projekt perfekt verkörpert. Das Wichtige bei der Depression ist, dass es nicht einfach nur so eine Form von temporärer Traurigkeit ist, sondern es tatsächlich darum geht, dass depressive Menschen behaupten von sich sehr häufig, dass sie die Dinge klarer sehen als andere, dass sie sozusagen der Wahrheit ins Auge geblickt haben und sie ist nun mal so ausweglos, wie sie sich ihnen persönlich dann darstellt. Es ist also eine ontologische Behauptung, die sich fortgesetzt hat, jetzt nicht unbedingt auf der individuellen Ebene des Depressiven, sondern einem ideologischen Bewusstsein des Depressivseins. Und das hat besonders wiederum dann die Linke erfasst die sich sozusagen mit bestimmten politischen Gegebenheiten, die aus den Kämpfen der 80ern resultiert sind, in den 90ern dann zurechtgefunden hat. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Filmclips zeigen, um sozusagen die Kernprinzipien zu verdeutlichen und auch eventuell die Genese ein bisschen und die Widersprüche, in die man sich hereinbegibt, wenn man sich einmal mit diesem Konstrukt des kapitalistischen Realismus beschäftigt, also die Widersprüche, die in diesem Konstrukt existieren. Der erste Clip ist, I'll explain what it's about. Der erste Clip kommt aus Heat, Michael Manns Film von 1995. Da sitzen zwei Menschen an einem Tisch. Der eine ist Al Pacino, der andere ist Robert De Niro. Al Pacino ist ein Polizist. Sein Job besteht darin, den anderen Menschen, Robert De Niro, zur Strecke zu bringen. Robert De Niro ist in dem tätig, was man in den 90ern dann irgendwann als organisierte Kriminalität bezeichnet hat. Und sie reden quasi wie zwei Geschäftspartner vor der Verhandlung gegenüber. Sie reden nämlich über ihr Privatleben und über ihr berufliches Selbstverständnis. Ja, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, genau, also was quasi passiert, die beiden unterhalten sich. Al Pacino erzählt davon, dass die Jagd auf Robert De Niro seine Ehe zerstört, dass die ist quasi kaputt. Robert De Niro antwortet darauf, ja, er hat irgendwann mal gelernt, man soll sich nicht zu stark an irgendetwas binden. Pacino fragt dann wieder nach der Familie von Robert De Niro, was er denn seiner Mutter erzählen würde. Er sagt, seiner Mutter erzählt ja ständig, ja, ich bin ein Verkäufer, ein Salesman in dem Sinne. Und dann kommt diese sehr fatalistische Behauptung, ja, die Dinge sind halt, wie sie sind. Und letztlich haben wir auch nichts außer dem, was uns jetzt verbindet, quasi unsere Arbeit, in dem jeder von uns beiden seine Rolle zu spielen hat. Yeah, so I think why this scene in particular in this film is important is for it conveys very quickly this new post-Fordist reality, and I think two things especially are important. One is the desire to be in this new insecure world. That it isn't simply imposed on them. They want it. They don't want a regular type life. And I think that's important to bear in mind with workers as well. That the discontent, that part of the post-Fordism, as you know, many of the Italian autonomists have argued, post-Fordism was partly a response to the desires of workers. You know, workers who didn't want to carry on. In that boring factory work. But of course, capitalism only grants workers' desires in the spirit of an evil genie from fairy tales. It says, okay, so you don't want to be bored anymore. Okay, so you can live in a state of permanent anxiety instead, which is what we'll come to shortly. But okay, so the desire, but also the state of living without attachment, hyper flexibility, the you know having to be ready to drop anything at any time, something that, to one extent or another, we've all become more accustomed to over the last few years. Flexibility is something which is on practically every job description now. Must be flexible. I guess the third thing is the obvious thing is the look of the Robert De Niro character here. He looks like a businessman, which is how he essentially sees himself. And the part of the interest is the sharp contrast then between, the films, the crime films, which I'd up to that point associated De Niro with, Goodfellas, only 4 years before. Intensely rooted in the kind of passions, rituals, and symbolic life of a community. With Heat, none of that. The Neil McCauley character is devoid of any kind of identifying traits. He's essentially a corporate figure who could have come from anywhere in lots of ways. That's Heat. Now, by contrast, We're going to look at a film from 5 years later, which was Office Space by Mike Judge. If Heat is in a way the romanticization of post-Fordism, with the kind of machismo that we see in that scene, then I think that the power of Mike Judge's film, Office Space, is to actually render the drudgery of work in late capitalism. And actually a few Hollywood films have got close to conveying that misery, mundane misery of work in the way that Mike Judge's film did. Ja, was ist es also, was, kurz nochmal, um das zusammenzufassen, was ist es, was Heat sozusagen typisch macht für diese postfordistische Realität? Zum einen das Verlangen der beiden Charaktere, eigentlich keinen normalen Job zu haben. Das ist es, was Al Pacino ganz am Anfang sagt, ich will eigentlich kein regular type of life. Also darauf hat man keine Lust mehr. Mark bezieht das genau auf eine Idee der Postoperaisten, die sagen, die Bedingungen, unter denen wir postfordistisch arbeiten müssen, sind zum Teil halt auch eine Reaktion auf die Wünsche, die aus dem Fordismus erwachsen sind. Also dass die Langeweile eben halt irgendwann nicht mehr ausgereicht hat und dass sie die Sicherheit nicht mehr ausgereicht hat. Also der Wunsch nach Flexibilität war durchaus da, der Wunsch danach irgendwie stärker selbstbestimmt zu arbeiten. Das ist sozusagen ein Aspekt, der dahinter steht. Der zweite Aspekt ist dieses Leben ohne Bindung, Form von Hyperflexibilität, was auch durchaus manchmal ein Verlangen sein kann. Das zeichnet also den Postfordismus aus. Der dritte Punkt ist, das zeigt sich in diesem Robert De Niro-Charakter, der ja wirklich auch wie ein Geschäftsmann gekleidet ist. Und da sieht man zum Beispiel den Unterschied zu einem Film wie Goodfellas von Martin Scorsese, der nur 4 Jahre jünger ist als Heat und in dem aber das organisierte Verbrechen, anstatt wie hier in wirklich so einem Business-Setting eingebettet zu sein, eigentlich viel stärker noch in einer gewissen Community eingebettet ist, wo bestimmte Rituale wichtig sind, wo bestimmte Sozialformen entscheidend sind. Und nicht umsonst rede ich auch hier vom organisierten Verbrechen und bei Goodfellas würde ich dann von der Mafia sprechen. Also genau darum geht es. Das ist quasi dieser Mythos, mit dem der Postfordismus, der Neoliberalismus und demzufolge auch der kapitalistische Realismus sich selbst verkleidet. Nur gehört zu jedem Mythos auch sozusagen der realistische Gegenmythos, beziehungsweise das, was wir häufig dann auch als Realität bezeichnen. Und das wird in diesem Fall verkörpert von einem Film namens Office Space. Und der zeigt also anstelle dieser machohaften Romantisierung des Postfordismus einfach, wie unglaublich langweilig und banal doch eigentlich der postfordistische Alltag ist. Ja. Die Szene kennen vielleicht einige, sie ist sehr kurz. Ich denke, da muss man auch nicht viel übersetzen. Wir schauen sie einfach mal. Ja, genau. I hope you get the memo. Also es geht um das Memo. Man muss bestimmte Deckblätter auf seine Arbeitsformulare und Business Reports packen. Das hat er vergessen, entschuldigt sich dafür, sagt, das ist aber kein Problem, ich kann es ja noch drauf machen. Und dem Manager interessiert das alles nicht. Er ist eigentlich nur daran interessiert, ihm nochmal das Memo zu schicken. Yeah, so I mean, I think this, what this gets across is the rather than a new world of autonomy for workers, as neoliberalism like to sell itself. The big story of neoliberalism, or one of its big stories, is bureaucracy belongs to the past. It's socialists, Marxists, you know, with their top-down structures who impose bureaucracy. We've got rid of that now. There's, of course, anyone who's working in late capitalism realizes this is absolute nonsense. There's far more bureaucratic control over people's work than there ever was. But the nature of that control has changed. It's a kind of self-service bureaucracy now, where we increasingly are required to engage in practices of self-surveillance. Because what neoliberalism really is a class project, to a class project of capital, and you know, part of how that has been enforced is managerialism, managerialism as opposed to management, managerialism as a whole series of simulatory disciplinary mechanisms designed to produce overwork in the worker and also a sense of permanent anxiety. The state of self-surveillance producing a sense that the worker must always justify themselves, must always be attempting to match up to standards which are never quite definitively laid down. The fact they're not definitively laid down is not good. It is the source of the anxiety that these this new vague bureaucracy brings with it. And as we see, then this exchange. I'm sure we've all had versions of this exchange at work with managers imposing these protocols. Now, I think that another thing is not only about what this exposes is not only the fact that neoliberalism is highly bureaucratic and requires this intense, elaborate machinery, disciplinary machinery in order to work. It's also that it's nothing to do with efficiency. Peter's not going to be any more efficient as a worker if he puts the cover sheet on his TPS report. The efficiency is a myth to conceal that these subjugatory apparatuses. Ja, was sieht man also Marx' Meinung nach in Office Space? Naja, was man erkennen kann, ist, dass der Postfeudalismus und eben nicht diese neue Welt der Selbstbestimmtheit und der des autonomen Arbeitens gebracht hat, sondern dass wir quasi eine andere Welt haben. Dahinter steckt eigentlich ein Mythos. Dahinter steckt ein Mythos. Dieser Mythos ist der Mythos, mit dem quasi der Neoliberalismus durchgesetzt wurde. Das ist nochmal eine kleine Geschichtsstunde. Dieser Mythos besteht darin, zu behaupten, dass Bürokratie eigentlich eine Sache der Vergangenheit ist, etwas, was wir mit dem fordistischen Sozialstaat assoziieren, mit starren Unternehmenshierarchien, in denen von oben nach unten durch regiert wird, und dass diese Bürokratie, diese Unternehmensstrategien letztlich ineffizient sind. Jeder, der arbeitet, wird sagen, das ist Unsinn, behauptet Marx. Tatsächlich gibt es immer noch eine Bürokratie, aber diese Bürokratie wird nicht so sehr quasi von top-down reguliert, also von oben nach unten, sondern es ist eigentlich eine, in der wir uns selber hinein begeben. Das lässt ihn zu einem bestimmten Schluss kommen. Der Neoliberalismus ist ein Klassenprojekt des Kapitals, das durchgesetzt wird durch eine Form von Managerialismus, also jetzt nicht Management, sozusagen wie kann man Sachen möglichst effizient regeln, sondern tatsächlich geht es darum, bestimmte Formen von Simulationen und Disziplinierungen durchzusetzen, die uns dann dazu bringen, uns permanent selbst zu überwachen. Das kann man hier sehr gut erkennen. Tatsächlich geht es eigentlich nur darum, dass Peter einfach dieses Cover benutzt, ohne dass es ihn in irgendeiner Form zu einem effizienteren Arbeiter machen würde. Die Bürokratie ist also da. Er muss sich nur stärker, was er quasi versäumt hat in dieser Szene, ist sich selbst zu überwachen, die Regeln der Bürokratie einzuhalten. Denn letztlich macht es keinen Unterschied, wann er dieses Deckblatt auf seinen Business Report macht. Ja, und das ist der große Mythos. Sozusagen der Neoliberalismus sollte eigentlich die Dinge effizienter machen, hat er aber nicht. But now we might look back on Office Space as somewhat utopian even. In those 15 years since then, things have got a lot worse. I mean, the pace of Peter's life in the office, the fact that there is still some distinction between work and non-work for Peter. All of these things have disappeared in lots of ways. It's not only that he would, if you imagine this scene today, it's not only that Peter would have a manager coming around telling him what he already knows, it's that he would also be getting an email on his screen and he'd probably getting an alert on his smartphone at the same time. He would take the smartphone home and all of his free time will be taken up answering emails, or a substantial amount of his free time will be taken up answering emails on his phone as well. I mean, I guess that is one of the things that I registered more in the new book, Ghosts of My Life, than in the Incapitalist Realism, is the impact of digital communications technology, which really, even in those, well, I think especially in those 5 years since Capitalist Realism was published in the UK first, in those 5 years, the impact on the micro level of our behaviours of particularly smartphone technology is highly dramatic. I mean, I guess the one of the big claims I would want to make really is that borrow a phrase from the music critic Simon Reynolds, what's happened in the 21st century is that everyday life has sped up, but that culture has slowed down. Mm-hmm. That these two things I would say are related. There's this sense of being in a state of permanently besieged urgency because of smartphones, which, as I've said, one of the things that's maybe take a step back, there's something potentially positive to take from this, that it is still possible to micro and re-engineer, mutate the behavior of large swathes of the human population. Nowhere more so than in London, where, It's hard to remember a time before smartphones now, but now we see a population whose that the rhythms of the experience of time, the micro movements of the fingers, compulsive tics, etc., that are inserted into everyday life, and that's only over the course of probably less than 5 years that this has happened. I think then the crucial thing is not the technology itself, but the embedding of the technology into late capitalism. So I'd prefer to talk about capitalist cyberspace than to talk about smartphones as such. We don't know what smartphones will be like in a world not also dominated by precarious labor, post-Fordism, etc. But certainly, everything that was bad about post-Fordism and precarity has been intensified by the emergence of the smartphone. I think, there's a kind of user illusion involved in smartphones. We think we have a smartphone, but that we carry around with us. Really what it is a... We don't have it. Portal, which means we are inside capitalist cyberspace whenever we carry it around with us, and then the point of that being that it takes a deliberate effort of a very intense sort to extract oneself from those cyberspatial urgencies, it's a mistake to see this as a sort of moral problem, and that We probably feel it. We feel guilty for the amount of time we spend on our phones or whatever. But it's not a moral issue. It's a case of deliberately cultivated, deliberately designed, habituated compulsions, which are in the interest of capital. And what that's produced is a certain kind of phenomenology, I think, boredom in the old sense has been eliminated. Boredom 1.0, the kind of boredom that punks felt, situationist theory talked about, that boredom is no longer possible because the blank spaces of time in which that boredom would be experienced have now been destroyed because of the low-level drip of constant stimulation coming in from capitalist cyberspace. And this producing a situation in which, while no one is bored, everything is boring, and that this strange mixture of low-level compulsion, kind of vague curiosity, and a kind of insomniac drift, which typifies much of the phenomenological texture of our lives today. What was the bit about the drift? Insomniac drift. Insomniac drift. Thank you very much. Yeah, it's one of the effects of cyberspace is me not being able to handwrite as fast as I could ages ago. You do pretty well, though. Well, thank you very much. Also Marc hat mit einer kurzen Bemerkung angefangen, hat das Utopische eigentlich am Office, an dieser Szene aus Office Space hervorgehoben, weil Pete tatsächlich noch relativ gut zwischen Arbeit und Freizeit trennen kann. Wenn er das Büro verlässt, verfolgt ihn keine E-Mails, keine E-Mail, es verfolgt ihn keine Message, es verfolgt ihn auch sozusagen keine Idee, dass er sich über sein Smartphone mit der Datenbank des Unternehmens verbinden könnte. Und das markiert auch einen Unterschied. Dieses Buch ist zuerst erschienen, 2009 auf Englisch. Dieses Buch erscheint jetzt gerade und in diesen 5 Jahren sind die Smartphones eigentlich ubiquitär geworden. Es gibt quasi keinen Ort mehr, wo man nicht vernetzt sein kann über diesen kleinen Taschencomputer, den man mit sich trägt. Marc fasst das zusammen in einer Bemerkung des Musikkritikers Simon Reynolds. Der hat das mal fallen lassen, dass der Alltag sich beschleunigt hat, aber tatsächlich das kulturelle Leben dabei langsamer geworden ist. Also es gibt eine Beschleunigung im Alltag, aber eine Verlangsamung der kulturellen Entwicklung. Marc sagt, das kommt daher, dass wir eigentlich permanent belagert werden von einer bestimmten Idee von Dringlichkeit. Und das ist quasi diese Art des Realtime-Webs, die wir erleben seit den mittleren Nullerjahren und die sich dann durch das Smartphone auch nochmal örtlich unabhängiger gestaltet. Positiv daran könnte man eventuell sehen, es ist immer noch möglich, quasi eine Öffentlichkeit zu manipulieren und auch zu engineieren. Das Negative daran wird natürlich relativ schnell deutlich. Es ist nicht so, dass die Technologie an sich schlecht ist, sondern wie diese Technologie innerhalb einer bestimmten Konfiguration des Kapitalismus eingesetzt wird, nämlich um uns zu verfolgen und um uns zu kontrollieren. Und das ist das Problem. Also es ist ganz wichtig, zwischen der Technologie und ihren gesellschaftlichen Bedingungen zu unterscheiden. Tatsächlich ist es so, man ist quasi die ganze Zeit in dem, was Marc den kapitalistischen Cyberspace nennt, gefangen. Und man muss sich davon wirklich versuchen, frei zu machen. Das Ganze ist jetzt schwer. Und wenn es scheitert, ist es auch keine Frage der Moral, dass man scheitert, weil diese Dinge ja so designed sind, dass es unglaublich süchtig macht, den Finger über das Smartphone wischen zu lassen. Also das kennen einige vielleicht hier im Raum. Ja, wozu hat das geführt? Die Langeweile, gegen die sich die Punks und die Langeweile, gegen die sich die Situationisten noch aufgelehnt haben, diese Langeweile ist verschwunden. Die Leerstellen in unserem Leben wurden vernichtet. Niemand ist heute mehr gelangweilt. Dafür ist alles, womit wir uns beschäftigen, langweilig geworden. Das Ganze führt zu einem sehr, sehr niedrigschwelligen Zwang, zu einer Neugier, die sich nicht an einem konkreten Objekt festmacht, sondern sehr vage bleibt und auch tatsächlich zu einem Driften, das schlaflos bleibt. Yes, so it's everyday life assumes the quality of an anxiety dream now, where we're permanently besieged by urgencies. And this, maybe you can show the inception while I'm talking on this. Also der Alltag wird quasi ängstlich. Wir illustrieren das jetzt mal mit einem Clip aus einem Film ohne Ton. Dieser Film ist Inception von Christopher Nolan. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Dieser Film spielt quasi in den Träumen der Protagonisten auf verschiedenen Traumebenen. Ist da aber ein relativ gewöhnlicher Gangsterfilm. Marc wird dann genaueres erklären, während der Clip hier im Hintergrund läuft. I mean, I assume most, a lot of you have seen this anyway, but I think perhaps the significance of the film has not always been drawn out. For me, Inception is not a film about dreaming, it's about a film about the impossibility of dreaming. It's dreaming without the oniric, dreaming without the qualities that we have associated with dreaming since Freud and the Surrealists in the early 20th century. We could say that, you know, if there was the discovery of the unconscious as a space of alterity and an outside space in the early 20th century. So first of all, there was discovery, then there was the exploitation of that via Hollywood and advertising. Then there's, in fact, the elimination of the unconscious in lots of ways, which is the phaser out with Nolan's film Inception. Where it is almost the reverse of what we find with Alfred Hitchcock films, let's say. Alfred Hitchcock films, you know, thrillers with an ostensibly naturalistic setting, which nevertheless felt like they'd taken place in surrealist landscapes. With Nolan, with Inception, we have a film which is supposedly about the depths of the unconscious, which seems like it's taking place inside very boring hotels. Almost all of the time. The scenes where we see, some of the most depressing scenes in the history of cinema, when we see the supposed depths of this, the depths of these unconscious spaces, which look like, you know, utterly boring building sites or dreary PowerPoint presentations. You know, a world utterly drained of any kind of alterity. Where also people are permanently in a state of being pursued, harried, hunted, where at any point of where things seem to be calming down or we're in a state of absorption, we're woken out of it into another kind of boring thriller genre. A kind of pervasive banality at all of the supposedly different levels of the film. Interestingly, there's hardly any technology in the film, actually. But I think that that's almost because, you know, it is a film about the effects of the current forms of technology which we have in lots of ways. The way I would see the smartphones is a lot of ways as trance inhibitors. They function to wake us up every time we might fall into a state of absorption. The smartphone is there to impose an urgency on us. So there is a kind of dream, a dream temporality here, or a kind of dream space, but only of the kind of anxiety dream, where we're constantly being deflected and taken over entirely by this sense of urgency, which prevents us from being able to be absorbed in any other project. And when that urgency passes by, or when that urgency is still going on, another urgency comes on top of that one. And all of the time, you know, our capacity for kind of lucid exploration or absorption is eliminated. Inception. Das Wichtige an diesem Film ist, dass der Film eigentlich zwar ein Film über das Träumen ist, zumindest dem Plot nach, aber eigentlich auf der filmischen Ebene die Unmöglichkeit des Träumens darstellt. Wenn man sich die Geschichte des Unbewussten anschaut, beginnt das mit der Entdeckung des Unbewussten durch Freud und die Surrealisten. Wir finden das Unbewusste dann, wie es langsam ausgebeutet wird und in die Werbung überwandert. Und in Elimination ist das Unbewusste letztlich verschwunden. Ganz im Unterschied zum Beispiel zu Alfred Hitchcocks Filmen, die ja immer auf einer sehr naturalistischen Ebene funktionieren, da ist es nie so, dass jemand von sich behauptet, er oder sie würde träumen. Tatsächlich sind es sehr natürliche Hintergründe, wo dann auf einmal das Unbewusste innerhalb der Landschaft lebendig wird, zum Beispiel als Vögel. Ist es so, dass Inception an Orten spielt, die unglaublich öde sind. Und anstatt irgendwie der Tiefe des Träumens und dieser Traumbilder gerecht werden zu können, finden wir in den Träumen innerhalb von Inception nur langweilige Orte, egal ob es jetzt eine Baustelle ist oder ein Ort, der sozusagen den Charme einer PowerPoint-Präsentation hat, wie dieser. Was dargestellt wird, ist eine Form des Bewusstseins, in dem wir ständig verfolgt werden, in dem wir ständig gehetzt sind und in dem wir ständig gejagt werden. Aber das Ganze findet statt, diese Spannung des Verfolgtseins, Gejagtseins und Gehetztseins findet statt in etwas, was sozusagen eine unglaublich öde Variation eines stinknormalen Thrillers ist. Das ist es, was für Mark diesen Film so signifikant macht. Es geht in diesem Film darum, dass man eigentlich nicht mehr in eine bestimmte Form der Trance fallen kann. Dass eine Zeitlichkeit, wie sie im Traum auftaucht, nur noch als Angsttraum möglich ist. Und das schließt er kurz mit der, also die technologische Verkörperung dieses Bewusstseins findet sich sozusagen im Smartphone und seinen Push-Messages. Wir werden also ständig abgelenkt durch eine Dringlichkeit, die dann wiederum von der nächsten Dringlichkeit ersetzt wird und dadurch verschwindet die Möglichkeit der Versenkung und sozusagen von etwas absorbiert zu sein. So, I mean, I guess what I'm saying is that I think what characterizes much of the mood of the 21st century is this state of frenzied low-level panic. But underlying that, a depression. A depression which many people, those who have not reached the clinical stage of suffering from it, don't even have the time to articulate. That we're, you know, the state of urgency, anxiety, not only deprives us of a capacity to act, of a capacity for agency, it also deprives us of access to the deep depression that we feel as a result of that. So I guess part of what I do in Ghosts of My Life then is to oppose a certain form of aestheticized melancholy to this state of what I call capitalist realism, the privatization of stress. For me, the significance of melancholy is a refusal to adjust, you could say. If capitalist realism is a form of depressive acceptance, we don't like this, but we're going to have to live with it, then the kind of melancholia I'm talking about is a consequence of refusing to accept what seems to be inevitable. And I guess this is what I'm pointing to partly with the concept of ontology from Derrida, in conditions where it seems that nothing can happen, in conditions of capitalist realism where as in Inception, the kind of capitalist urgencies have taken over not only the economy, but all areas of the culture and psyche. In those conditions, where is the space of the outside? The outside is left then in traces, specters, things which, even if they cannot actually happen, we have not yet given up on. Even if we don't believe that they can now occur. And I guess that the things I'm designating as ontological in the book mostly have that property of holding on to things which no longer seem possible, being unable to adjust, not giving up the ghost, you could say. Ja, also die dominante Stimmungslage des 21. Jahrhunderts, wie sie in Inception dargestellt wird, wie Marx sie beschreibt, ist einer sehr niedrigschwelligen Panik, einer Depression, die eigentlich selten artikuliert wird, außer von Leuten, bei denen sie quasi klinisch diagnostiziert wird, weil die dann in der Lage sind, über ihre Depressionen zu sprechen, während es der Rest des Nichts ist. Marx interessiert sich also für bestimmte Formen von Melancholie, für bestimmte Ästhetiken der Melancholie, die er in der Kultur findet und die er dann wieder zurückkoppelt auf das, was er in kapitalistischem Realismus als die Privatisierung von Stress bezeichnet. Also maybe I should explain what the privatization of stress is. Also die Idee, dass man mit seinen Depressionen quasi auf sich alleine zurückgeworfen wird, einmal indem sie medikamentös behandelt werden, über bestimmte Barbiturate oder andere Formen von Medikamenten, aber auch, dass es quasi keinen kollektiven Zusammenhang mehr gibt, in dem man solche Depressionen äußern könnte, zum Beispiel das Niedergeschlagensein über die Situation in der Arbeit oder andere Sachen. Das ist also verschwunden. Und deswegen interessiert sich Marx eigentlich für eine Melancholie, weil er diese Melancholie als etwas sieht, in der sich etwas ausdrückt, was bedeutet, ja, ich verweigere mich eigentlich, mich anzupassen. Ich verweigere mich, diese neuen Bedingungen, die ja als unausweichlich beschrieben werden, zu akzeptieren. Und da leitet sich das Konzept der Ontologie oder Hontologie, wie es in der deutschen Übersetzung heißt, von Jacques Derridas Marx Gespenster. Es ist also so, Derrida hat dieses, I'm just explaining the context of the book, Derrida hat dieses Buch 1991 geschrieben als Reaktion auf Fukuyamas These vom Ende der Geschichte und hat gesagt, der Kommunismus war eigentlich schon immer ein Gespenst, der Europa heimgesucht hat, wie es ja auch im Manifest steht. Und dieses Gespenst ist also nicht tot zu kriegen. Man hat vielleicht den real existierenden Sozialismus besiegt, aber halt eben nicht dieses Gespenst des Kommunismus. Das taucht immer wieder auf. Und dieses Auftauchen von bestimmten Wünschen, von bestimmten Hoffnungen, von bestimmten Verlangen auch, in Bedingungen, wo eigentlich dieses Verlangen nicht mehr als realistisch angesehen wird. Das ist genau das, was ihn interessiert. Ihn interessieren diese Gespenster, diese Spuren, die Dinge, die es eigentlich nicht geben kann, die sozusagen das Außen sind zu diesem kapitalistischen Realismus. Und genau darum geht es. Er interessiert sich dafür Phänomene, die quasi ja das Glauben an dieses Gespenst des Kommunismus oder das Gespenst als etwas, was außerhalb der fest und vorgefügten Realität steht, noch nicht aufgegeben haben. Okay, and in a world fully dominated by capitalism, then sadness can emerge in strange places. And sometimes it can emerge right in the heart of popular culture. And this is the significance for me of the work of Drake, the extremely successful Canadian rapper, whose work is one of the things that defines it is this overwhelming sense of sadness that is in almost all of his tracks. And you know, I think why is this caught on in this particular moment? Why has the sadness become why has it struck a chord with people? And I think it's because Drake gets to the kind of misery of what I've called in capitalist realism, hedonic depression. You know, depression is normally defined as a state of anhedonia, where you can not derive pleasure from anything. But I think what Drake brings out is this sense of hedonic depression, where you know, since he's highly successful, he's very rich, all pleasures are available to him, yet this doesn't seem to make him very happy at all. In fact, it seems to fill him with this sense of existential vacancy. And, you know, this seems to be the overwhelming kind of recurring theme in his work, is this inability to find satisfaction from pleasure alone, actually. So perhaps we can hear a bit of Drake to illustrate this. Ja, es geht um Traurigkeit. Traurigkeit taucht manchmal in den seltsamsten Orten auf. Einer dieser seltsamen Orte ist vielleicht die Musik des kanadischen Rappers Drake, des sehr erfolgreichen kanadischen Rappers Drake. Ich denke, auch in diesem Raum werden schon einige mal von ihm gehört haben. Warum ist das wichtig oder warum findet Mark das signifikant? Naja, gerade deswegen, weil Drake halt so erfolgreich ist. Also irgendetwas scheint da wieder zu hallen, Resonanz zu finden. Das, was da wieder halt, ist das, was Mark in diesem Buch als, jetzt muss ich mal selber, ich weiß gerade selbst nicht, wie ich es übersetzt habe, ehrlich gesagt, hedonistische Depression, glaube ich, habe ich es genannt, oder depressive Hedonie, eins von beiden. Depressive Hedonie, genau, als depressive Hedonie bezeichnet. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, weil eigentlich würde man jetzt den Zustand des hedonistisch Seins nicht unbedingt mit dem Zustand des Depressivseins assoziieren, sondern eher den Zustand des nicht besonders hedonistisch Seins. Der interessante Punkt an diesem Konzept ist aber, dass die Depression sozusagen bei der depressiven Hedonie darin besteht, dass es keine Möglichkeit des Nichtgenießens mehr gibt. Also die Tatsache, dass man während dieses ganzen Genießens keinen Außen dazu gibt, führt dazu, dass man das Genießen selber nicht mehr oder das sogenannte Genießen selber nicht mehr genießen kann. Und genau das hört man eigentlich ganz gut in dem Stück von Drake, was wir jetzt spielen werden. Das Stück heißt All Me. In some sense, we have the standard features of rap that we've been accustomed to since gangster rap of the beginning in the mid-80s. And of course, gangster rap itself, I think, was part of the installation of capitalist realism, the part of this mythologization of a sort of uber-capitalist worldview of Hobbesian conflict, competition, status, being guaranteed by money, etc. But you know, this 30 years after that. It's as if the boasting side of rap is like some weary job that Drake has to do. He still has to sort of boast. He still has to go along with it. And in this one, he delegates the role of boasting to another rapper. In fact, but beneath all that, then is another kind of story that's coming out, which is in the quality of Drake's voice itself, and in the forlornness. The desolation of the actual track itself, with that particularly kind of disconsolate repeating vocal sample underneath. And this is by no means untypical of Drake's work. Almost all of Drake's work has this this same underlying melancholy. And it's almost like when he tells us, I cannot complain, no one seems to believe that, including Drake himself. He seems not, despite the fact that he's claiming he can't complain, he seems to be complaining. But what is he complaining about? He doesn't even know. There is then this inarticulate or inarticulable kind of discontent, pang, longing, which is the kind of ultimate affect in the song, I think. I think Drake's great service alongside Kanye West is to show the deep misery in the penthouse at the top of capitalist success, even. Penthouse at the top. Okay. Ja, der Track besteht, letztlich ist es eine Variation eines alten Themas. Drake sagt, wie unglaublich Gutes ihm geht und wie viel Geld er gemacht hat, kann er gar nicht sagen. Etwas, was wir eigentlich ja relativ lange schon kennen, im Hip-Hop spätestens seit den späten 1980ern, seit dem Aufkommen von Gangster-Rap und seinem Über-Capitalist, das kann ich gar nicht übersetzen, Weltsicht, dem Hobbschen Wettbewerb, der sich da findet. Jetzt sind wir irgendwie 25 Jahre später dran. Und was hört man da? Man hört quasi, dass dieses Boasten, dieses Angeben mit dem eigenen, dem, was man geschafft hat, und auch, wie der Titel schon sagt, also nur aus sich selbst heraus, aus dem Army, dass das eigentlich unglaublich langweilig geworden, dass es Drake so angibt und klingt, als hätte er gar keinen Spaß daran. Und wenn man genau hinhört, merkt man auch, da wo genau aufgezählt werden, was er denn alles geschafft hat, das macht eigentlich wer anders. Da hat er einen anderen Rapper für angestellt, der sozusagen diese Rap-Angeberei für ihn übernimmt. Das ist das, was sich auf der lyrischen Ebene abspielt. Interessant ist aber die Art, wie Stimmen eingesetzt werden, nämlich nicht nur Drakes, Geflänne, wenn man das mal so sagen darf, sondern auch diese Stimmfetzen, die da im Hintergrund herumspielen, dieses geisterhafte Herumspielen. Und das ist genau diese Melancholie, die dem unterliegt. Und wenn Drake sagt, I cannot complain, dann nimmt man ihm das nicht wirklich ab. Das ist tatsächlich dieser performative Widerspruch darin, wo eine Unzufriedenheit, ein Unbehagen, ein Verlangen nach etwas anderem deutlich wird. Und das findet man sowohl in Drake als auch in Kanye West's 808 and Heartbeat, sein vorletztes Album, wo es also genau darum geht, eigentlich die Verzweiflung und das innere Elend, wenn man so will, zu illustrieren, das sich befindet, wenn man in einem Penthouse auf der Spitze des Hip-Hop-Universums lebt und sich eigentlich nur noch Gedanken darüber machen muss, welche Teppiche da reingehören. So I think the other sense of the official sense of the phrase "all me" that Drake is pushing here is it was down to me. I did it all on my own. In other words, the standard kind of post gangster rap pose. But we also get a sense of then the other possible meaning there of "all me" that's all me, only me, me in a state of atomized isolation, etc. One of the things that interested me about Drake when he first emerged was the continuity at the level of kind of the sonic, at the level of this kind of sonic forlornness with the artist I think is the still now the most important kind of British music producer of the 21st century, he was Burial. And when I first heard Burial in 2006, it gripped me immediately as the sound really of London in the 21st century, the sound of a city, the sound of the city's city's secret sadness really, that emerged in Burial's music all the more powerfully because the infrastructure of Burial's music comes from some of the major dance music genres of that came out of Britain in the 90s. Musics that were at the time associated with a collective euphoria, a collective ecstasy. What Burial did then was in his work, what it does is it contrasts the kind of existential, social conditions of the 21st century with what was even possible in the 90s with dance culture in a city like London. And what we feel then, we feel a reference back to that earlier time, at the same time as a sense of loss. We hear double. We hear the current moment, and we hear. I think one thing you pick up from Burial's music is a strong sense of space and a particular kind of space, derelict spaces in cities. This is what his music suggests. I.e., these are exactly the kind of spaces that in the British rave culture and its successors took over and carnivalized. But with Burial, then we hear these moments evoked. We hear this collective experience in the city evoked, at the same time as we now we see the current state of those of those spaces, which have, as it were, reverted to states of dereliction, no longer occupied, but still sort of bearing the traces of these former kind of experiences of collectivity. Do you want to play it first, before I start explaining what it's all about? Yes, go on then, let's play. Sorry für den kleinen Glitch. Burial war das von 2007, das Stück heißt Archangel. Also es ist vielleicht relativ leicht, hier die Kontinuität zwischen dem Drake-Stück, was wir vorher gehört haben, und Burial herauszuhören. In diesem Drake-Stück hat man auch diese Vocal-Samples. Mark deutet das Drake-Stück so, dass er sagt, ja, es heißt All Me, aber es ist nicht mehr wie früher, hurra, ich habe das alles alleine erreicht, sondern ich konnte es nur noch alles alleine erreichen, weil kein Kollektiv mehr da ist, was mich stützen kann. Und genau diesen Wandel, diese Sehnsucht nach einer gewissen Form von Kollektivität, die entdeckt er auch bei Burial. Wenn man sich dieses Stück anhört, diese Beats und so, das ist eigentlich relativ bekannt. Das sind Garage Beats, so aus der Zeit von 97, 98, 99, ein Dance-Stil, der in London sehr populär war und auch die Zeit, in der Burial quasi mit Musik in Berührung kam. Aber es gibt ja diese Traurigkeit dahinter. Diese Traurigkeit, die versteht Marx so, dass es quasi eine Sehnsucht ist nach einer gewissen Form von Kollektivität, die sich in dieser Musik ausgedrückt hat, und zwar Kollektivität in einer Zeit, in der sie eigentlich nicht mehr möglich sein sollte. Das war keine politische Kollektivität, it wasn't a socialist collectivity, keine sozialistische Kollektivität, aber trotzdem eine Kollektivität. Und diese Sehnsucht nach der Kollektivität kontrastiert Burial mit der Zeit, in der er diese Platte macht. Ja, 8, 7 oder 6 Jahre, je nachdem, wie man rechnen möchte, später ist. Es referiert also zurück zu einem Leben, was hier quasi als Geist wiederkommt. Und das deutet sich zum Beispiel auch ganz stark an, wenn man diese Musik hört, fühlt man sich sehr stark an bestimmte leere Orte erinnert. Es gibt andere Stücke, ein Stück heißt zum Beispiel in McDonald's. Also es geht immer sehr stark um Örtlichkeiten in Burials Stücken. Diese örtlichen, das sind natürlich Örtlichkeiten, die leer waren. Keine Ahnung, kennt Leute vielleicht ja auch noch alte Fabrikhallen, leere, hier in Hamburg waren es wahrscheinlich tatsächlich richtige Warehouses, wo halt gefeiert wurde und wo sich bestimmte Sehnsüchte ausdrücken, oder ein Bunker würde auch zum Beispiel darunter fallen. Genau diese Aneignung von Orten, diese Kannibalisierung von Orten ist eigentlich verschwunden, aber diesen Orten dennoch irgendwie eingeschrieben in der Art und Weise, wie sie heute genutzt werden. Das genau drückt sich in Burials Musik aus, according to Mark Fisher. Yeah, I think Burial does for London in the 21st century what Edward Hopper did for America in the 20th century, these little sound portraits of people in former public space. Now there's no such thing as public space in London, almost everything is privatized. In these states of kind of, it's the depersonalized melancholy of the city, you could say, and it's part, that partly what's how he does that then is this use of samples which are orphaned from their vocal samples, which are orphaned from their sources, which are rendered partially unintelligible, which are then become a kind of impersonal sadness, almost the sadness of the city itself. It's as if Burial is performing this kind of auto-diagnosis of the state of London as it falls under the complete domination of capitalist realism. London in the 90s was still capable of delivering a kind of cultural futurism, not least via dance music, which could generate new sounds, new affects, etc. In the 21st century, it can't do that anymore. There's no future. The sense of cultural time has stagnated, flattened out. One of the phrases I use in Ghosts of My Life is there are non-times as well as non-places. Non-places, Marc Auger's idea effectively indistinguishable kind of locations, airports, retail parks, chain supermarkets, all of that. I think, time has become rather like that. It's very difficult to tell one year from another. That cultural moments are not stained, cultural production is not stained with time in the way it once was, and we can particularly say this in relation to music. many of us would associate particular or learn to measure cultural time via music. Music was the kind of cultural landmark which defined a particular moment. That's very hard to do in the 21st century. You know, the cultural time has lost a kind of flavor that it once possessed. And for me, it's a specific crisis of London, the situation in London makes this very acute and very clear. And I think that the conclusion that I've gradually come towards in my thinking is of the connection between creativity on the one hand and the, in a way, kind of banal preconditions that allow creativity to exist. One of the gambits of neoliberalism is that creativity is equally distributed in all historical periods and amongst all individuals, and it just needs to be allowed to emerge. And what will allow it to emerge? Will we take away security ultimately? The claim of neoliberalism is security is stifling. Security makes people not really try hard. Security produces homogeneity, predictability. I would say the situation in the UK and in London particularly shows the exact opposite is true. When we systematically remove security from people's lives, they don't become more creative. They become more anxious. They have far less energy to devote to creativity, to cultural production. Instead, their energy becomes devoted to a certain kind of mediocre form of creativity. You know, creativity about thinking how to make money so you can pay the rent and survive. And that is a miserable kind of destiny for kind of human culture. It's becoming increasingly clear then that the crisis in creativity in British culture is related to the final dismantling of the remnants of kind of social democracy. And specifically in London, we can say that is to do with housing. You know, that's probably the main thing. Why are so many people over here in Berlin and not in London? Because the people, artists, cultural producers cannot afford to live in London anymore. It's alongside a number of other things as well, such as the attack on, social security, which I prefer that term to welfare, and the shift from social security to the language of welfare is itself a kind of an effect of capitalist realism. The attack on social security, the attack on student grants, the astronomical fees that students are required to pay, apparently kind of merely social or political economic issues have a direct bearing on the possibilities for creativity. And that's why there's a sense of inertia, repetition, homogeneity, particularly in the UK, I would argue, that people simply do not have the time or an energy to devote to it. Squatting is it's almost like the current government in the UK has looked for any spaces of unpressured time still left in British culture and has closed them up. With the attacks on squatting, criminalising squatting, etc. So I guess one of my big claims would be then that problems in culture, cultural sterility, are the effects, the consequences of political changes, and that this particularly there's embeddedness deep into capitalist realism in the UK. I like the term embeddedness. Okay, so wrapping up, wir kommen zum Ende. Also warum ist Burial wichtig? Burial ist für Mark eine Art Edward Hopper Londons. Jemand, der in kurzen Audioszenen festhält, was typisch ist für eine bestimmte Form des sozialen Lebens zu einer bestimmten historischen Periode, so wie Hopper es für die 50er, frühen 50er gemacht hat oder mittleren 50er. So macht es Burial halt für die Nullerjahre in London. Er beschreibt den Zustand von London unterhalb im kapitalistischen Realismus, in dem jede Form der Referenz an eine Zukunft wieder verschwunden ist. Mark verwendet hier ein Konzept in Anlehnung an Marc Augers Konzept der Nicht-Orte. Dieses Konzept beschreibt er als Nicht-Zeiten. Tatsächlich, wo Auger sagt, es ist schwierig, bestimmte Orte voneinander zu unterscheiden, weil sie so generisch geworden sind, sagt Mark, es ist gleichzeitig auch schwierig geworden, bestimmte historische Momente voneinander zu unterscheiden, weil sie keine spezifischen Produkte mehr hervorbringen. Er macht das deutlich an Musik, die ihm früher sehr stark dazu gedient hat, Verbindungen zwischen sozusagen bestimmten Formen, Sozialformen, bestimmten historischen Konstellationen herzustellen. Das wird zunehmend schwieriger, weil Musik diese Zeitspezifik verloren hat. Woher kommt das? Also warum ist es so, dass gerade die Popmusik als affektives Sensorium eigentlich so stark wiederholend geworden ist? Naja, das liegt daran, dass tatsächlich eine der Grundbehauptungen der neoliberalen Wende sich nicht erfüllt hat, nämlich dass es nicht so ist, dass Kreativität umso mehr hervorsprudelt, je stärker man alle Regularien und alle Sicherheit von ihr nimmt, sondern im Gegenteil, es ist so, dass eigentlich dieses Verlieren von bestimmten Formen sozialer Sicherheit dazu geführt hat, dass wir nur noch diese sehr durchschnittlichen und uninteressanten Formen von kulturellen Produkten bekommen. Es ist ein Elend in der Form, die quasi vorherbestimmt ist. A miserable form of destiny. Es wird einfach schrecklich sein. Also, um es festzuhalten, ganz stark kann man das erkennen an einem der menschlichen Grundbedürfnisse, nämlich dass man irgendwie wohnen kann. Wir haben eine ähnliche Veranstaltung vor 2 Tagen in Berlin gemacht und da saß eine riesige Expat-Community im Publikum, also Leute, die aus London nach Berlin gekommen sind, weil London mittlerweile so teuer ist, dass sie da ihre Projekte nicht mehr verfolgen können, darunter Musiker, die seit über 20 Jahren Musik machen, Intellektuelle und Journalisten. Genau dieser Angriff auf die soziale Sicherheit, das ist es, was sozusagen den kapitalistischen Realismus möglich gemacht hat und auch die kulturellen Formen, die wir darin finden. Die Mieten, die Studiengebühren, die Angriffe, die es in den letzten Jahren gab auf Hausbesetzungen. Es war in England so, dass man lange nicht abgeschnitten werden durfte von Gas und Wasser, wenn man ein Haus über einen bestimmten Zeitraum besetzt hat. Das waren so 3 Monate und dann konnte man da wirklich sehr lange leben. Das ist abgeschafft worden. Seitdem wird auch sehr stark vorgegangen. Hausbesetzung und Hausbesetzung, besetzte Häuser, leerstehende Fabriken, das waren natürlich genau die Orte, an denen diese Popkultur, für die wir England lieben, plus die Kunsthochschulen, das waren diese Orte, Popkultur, die wir England toll finden, wo sie sozusagen entstanden ist. Und die Formen von Pop, mit denen wir da heute konfrontiert sind, spiegeln eigentlich nur diese Attacke, das Verschwinden der sozialdemokratischen Sicherheit. Ja, es ist also so, dass die spezifischen Formen von Kultur, mit denen wir heute zu tun haben, egal ob es Burial ist, egal ob es als Negativbeispiel vielleicht die Libertines sind, genau die, bei denen ist es so, dass sie eigentlich Teil sind des kapitalistischen Realismus und dann ist nur die Frage, ob sie wie Burial darüber hinaus verweisen oder wo die Libertines eigentlich vollkommen, wie sagt man im Englischen, komplizenhaft, complicit sind. Ja, Mark, any last words? Open up for questions now. Okay, also keine letzten Worte. Erstmal vielen Dank, Mark. Thank you very much.